Hallo, hallo, hallo, Freunde. I have a wonderful friend in Austria. She's a lady. Ich habe eine wunderbare Freundin in Österreich. Highly intelligent. Hochintelligent. Passionate love of Jesus. Liebt Jesus leidenschaftlich. And we sat around the table of her parents' house. Wir saßen am Tisch im Haus ihrer Eltern. And we got to the subject of not judging. Und sprachen über das Thema nicht urteilen. And after about half an hour of conversation, nach der Hälfte des Gesprächs, this friend of mine said, "Oh my God, we judge all day long." Sagte diese Freundin, "Oh mein Gott, wir urteilen den ganzen Tag lang." I said, "Yes, we do." Ich sagte, "Ja, das tun wir." She said, "I judge all day long." Sie sagte, "Ich urteile den ganzen Tag lang." I said, "Yes, you do." Ich sagte, ja, das tust du. And it was her who said, "Why don't you record a little video about judging?" Sie sagte, warum machst du nicht ein Video über das Urteilen, über das Richten? So look, the Bible tells us that we should judge and the Bible tells us that we should not judge. Die Bibel sagt uns, dass wir urteilen sollen und dass wir nicht urteilen sollen. You know, it's very interesting. Es ist sehr interessant. But when the Bible tells us to judge, it's telling us to judge because God's standard only and not our understanding of his standard. Wenn die Bibel sagt, dass wir urteilen sollen, dann sagt sie uns, dass wir nur nach Gottes Maßstab urteilen sollen und nicht nach unserem Verständnis von seinem Maßstab. I'm not going to do an in-depth teaching here. That's not the point of the YouTube video. Ich gehe hier nicht in die Tiefe, denn in den YouTube-Videobotschaften geht es nicht. But you know, Paul said we have to judge certain situations. Paulus sagt, dass wir bestimmte Situationen beurteilen müssen. He said to the Corinthians, one day we have to judge angels, so we shall judge situations among ourselves, the brothers and sisters in Christ. Er sagte zu den Korinthern, dass wir eines Tages Engel richten werden, also sollen wir Situationen unter uns, den Brüdern und Schwestern in Christus, beurteilen. But then Jesus told us in Matthew chapter 7, do not judge so that you will not be judged. In Matthäus Kapitel 7 sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Now, what's the kind of judging that we must not do and yet that we do so easily? Welche Art des Richtens dürfen wir nicht tun und doch tun wir das so leicht? You know, the first thing is we judge according to our perception. Erstens, wir urteilen nach unserer Wahrnehmung. Think. Überleg mal. We think that we know something that later we find out, oops. We got that wrong. Wir denken, wir wissen etwas und finden später heraus, dass wir uns geirrt haben. And we've already made a judgment about a certain person. Dabei haben wir bereits ein Urteil über eine Person gefällt. And that's what Jesus is talking about in Matthew chapter 7. Genau darüber spricht Jesus in Matthäus Kapitel 7. He said, you have a big beam in your eye, so you can't see clearly what's going on in your brother's life. Er sagt, dass du einen großen Balken im Auge hast und kannst nicht klar sehen, was im Leben deines Bruders abläuft. So what Jesus is saying, you don't even have the right perception. How dare you make a judgment? Jesus sagt, du hast nicht einmal die richtige Wahrnehmung. Wie kannst du es wagen, ein Urteil zu fällen? See, the Bible says that Jesus does not judge according to what he sees and hears. Die Bibel sagt, dass Jesus nicht nach dem richtet, was er hört und sieht. So when we judge according to our natural senses, we usually have the wrong perception. Wenn wir nach unseren natürlichen Sinnen urteilen, haben wir meistens die falsche Wahrnehmung. The even more dangerous thing is we judge according to the filter of our own hearts. Das noch gefährlichere daran ist, wir urteilen nach dem Filter unseres eigenen Herzens. Another terrible danger is we judge according to our standard, which is usually influenced by religion. Eine weitere schreckliche Gefahr ist, wir urteilen nach unseren Maßstäben, die meist von der Religion beeinflusst sind. It's influenced by a legalistic interpretation of Bible verses. Es wird durch eine gesetzliche Auslegung von Bibelversen beeinflusst. So now we make wrong judgments all day long. So fällen wir den ganzen Tag lang falsche Urteile. But I think the worst of all judgments is that one. Ich denke, das Schlimmste aller Urteile ist Folgendes. When we judge the motivation, what drives the actions of certain people. Wenn wir die Motivation beurteilen, die die Handlungen bestimmter Menschen steuert. And here is where Paul says to the Corinthians also. Das sagt Paulus auch zu den Korinthern. Judge nothing before the time. Richtet nicht vor der Zeit. Because when he, Jesus, will come. Doch wenn er, Jesus, kommen wird. And in the letter to Timothy, Paul says in the fourth chapter, he is the righteous judge. Im Brief an Timotheus sagt Paulus im vierten Kapitel, er ist der gerechte Richter. So now let's go back to Corinthians. Gehen wir zurück zu den Korinthern. When he, the righteous judge, will come. Wenn er, der gerechte Richter, kommen wird. He will judge according to the motives and intentions of the heart. Wird er sie nach den Motiven und Absichten ihres Herzens richten. The only one who is allowed to judge the motivation of the heart is called Jesus. Der einzige, der die Motive des Herzens beurteilen darf, heißt Jesus. The greatest prophet of the universe does not know what's going on inside of your heart. Der größte Prophet des Universums weiß nicht, was in deinem Herzen vor sich geht. Most of the time, you and I don't even know what's going on in our own heart. Meistens wissen du und ich nicht einmal, was in unserem eigenen Herzen vor sich geht. Isn't it beautifully shocking and scary at the same time? Ist das nicht schön, schockierend und erschreckend zugleich? When the Holy Spirit reveals motives of our own heart and we didn't even know they were there. Wenn der Heilige Geist die Motive unseres eigenen Herzens offenbart, von denen wir nicht einmal wussten, dass es sie gibt. Think how many times you've said, why did I do that? Überleg mal, wie oft sie schon gesagt haben, warum habe ich das getan? See, we don't even know what drove us to do it. Wir wissen nicht einmal, was uns dazu bewegt hat. And this is a judging that has to stop under any circumstances. Dieses Urteilen muss unter allen Umständen aufhören. That we are so arrogant that we think we know why people do what they do. Dass wir so arrogant sind, dass wir denken, wir wissen, warum Menschen tun, was sie tun. So look. Schau mal. I've learned a very simple thing. Ich habe eine ganz einfache Sache gelernt. I can see an action. Ich sehe eine Handlung. And I can say, this person said this or this person did this. Dann sage ich, diese Person sagt das oder diese Person tat das. Neutral. Neutral. I don't know why. Ich weiß nicht warum. The only way I can judge why the person did this, I would have to go up to the person and say. Ich kann nur beurteilen, warum die Person das getan hat, wenn ich die Person anspreche und frage. Why did you say this? Warum hast du das gesagt? And only the answer that person gives me will actually have to accept as truth. Nur die Antwort, die mir die Person gibt, werde ich als Wahrheit akzeptieren müssen. Do you know, it's really, really interesting. Es ist wirklich interessant. That friend of mine who found out that actually she judges all the time. Die Freundin, die feststellte, dass sie eigentlich die ganze Zeit urteilt. That friend of mine was telling me about a situation. Diese Freundin berichtete mir von einer Situation. It was saying, here's what she was saying. Sie sagte Folgendes. I would like to get a tattoo. Ich hätte gerne ein Tattoo. And I said, I'm going to pay for your tattoo. Ich sagte, ich bezahle dir dein Tattoo. Immediately the friend said. Sie sagte sofort. I didn't tell you that so that you would pay for me. Ich sagte dir das nicht, damit du für mich bezahlst. I said, you judge me. Ich sagte, du urteilst über mich. You right now judge me. Du hast gerade über mich geurteilt. I said, you made a decision that you thought you knew the motive of why I want to pay you, which is why you told me. Du hast entschieden, du glaubst, du kennst den Grund, warum ich für dich bezahlen will. Der wäre, weil du es mir gesagt hast. And my friend said, oh my God, I did judge. Die Freundin sagte, oh mein Gott, ich habe geurteilt. I said, the only way you could know is if you would say, Reinhard, why are you offering me to pay? And if I reveal to you why, then you know. Ich sagte, du kannst es nur wissen, wenn du mich fragst, Reinhard, warum bietest du mir an zu bezahlen? Und wenn ich dir den Grund verrate, dann weißt du ihn. I said, let me tell you the motive. Ich sagte, ich verrate dir den Grund. I love you like my own daughter. Ich liebe dich wie meine eigene Tochter. Just like that. Genauso. Has nothing to do with what you said to me. Hat nichts damit zu tun, was du mir sagtest. But you know, once we make ourselves aware how natural it is for us to think that we know what motivates people for their decisions. Sobald wir uns bewusst machen, wie normal es ist, dass wir denken, wir wissen, was die Menschen zu ihren Entscheidungen bewegt, we realize how natural it's become for us to judge. Erkennen wir, wie normal es für uns ist, zu urteilen. Somebody doesn't do things to us that we expect them to do. Jemand tut nicht das, was wir von ihm erwarten. Somebody says things that are not nice. Jemand sagt etwas, das nicht nett ist. And we connect a judgment to that. Und wir verbinden damit ein Urteilen. They don't like me. Sie mögen mich nicht. So what happens? Was passiert? Because we judge, we pierce our own hearts with deep, deep pain. Weil wir urteilen, fügen wir unserem Herzen einen sehr tiefen Schmerz zu. I'm going to give you a golden key here. Hier ist ein goldener Schlüssel. Probably almost anything that people have ever done against you didn't really hurt you. Höchstwahrscheinlich hat dich fast alles, was Menschen dir angetan haben, nicht wirklich verletzt. At least most of the things. Zumindest die meisten Dinge. What really hurt you is the judgment that you attached to what they did. Wirklich wehgetan hat dir das Urteil, das du über ihre Taten gefällt hast. See, if somebody says to me, Reinhard, you're so stupid. Wenn jemand zu mir sagt, Reinhard, du bist so dumm. And I attach a judgment, they hate me. Und ich das mit dem Urteil verbinde, sie hassen mich. Now, I don't suffer pain from somebody saying I'm stupid. I suffer pain from convincing myself that I'm hated. Dann tut mir nicht weh, weil jemand sagt, ich sei dumm. Es schmerzt mich, wenn ich mir selbst einrede, dass ich gehasst werde. If I would say, wenn ich sagen würde, oh well, they said they hate me. I have no idea why, but okay. Oh ja, sie haben gesagt, dass sie mich hassen. Ich habe keine Ahnung, warum, aber okay. No, sorry. Okay, they said I'm stupid. Okay, sie sagten, ich sei dumm. Whatever they want to say, whatever reason they have, it's okay. Wann immer sie das sagten, aus welchem Grund auch immer, es ist okay. I have no idea why they said that. Keine Ahnung, warum sie das sagten. Suddenly, the pain is also gone. Plötzlich ist auch der Schmerz weg. Pain doesn't come usually from what people do against you. It comes from us judging why they did what they did. Schmerz kommt normalerweise nicht von dem, was Menschen gegen uns tun. Es resultiert daraus, dass wir darüber urteilen, warum sie getan haben, was sie getan haben. Once understood it and decided, never will I assume that I know why people do what they do. Als ich das begriff, beschloss ich, nie wieder anzunehmen, dass ich weiß, warum Menschen tun, was sie tun. I set myself free from the pain which comes with judging. Ich habe mich von dem Schmerz befreit, der vom Urteilen kommt. Don't judge. Urteile nicht. Thank you guys for watching. Danke fürs Zuschauen. We shall see you soon. Wir sehen uns bald wieder. Hallo meine lieben Freunde. Wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche zwei ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr dreistündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein, Brazilian Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über die, wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link. Und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt. Herzlichen Dank fürs Anschauen und tschüss.